Geht in der nächsten Heim schon hier bei den Good Vibes. Lumix, Markaby, The Passenger haben wir vor euch. Und dann gibt's Ava Max, My Head and My Heart und neue Musik haben wir auch. Und die ist ja einfach nur zauberhaft munter. Jason Derulo, Adam Levine, Lifestyle. Sputnik, Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni van Morgen. Was war eigentlich zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Tja, das ist genau so eine Never-Ending-Story wie: Geht Ananas auf Pizza? Liebe Ananas, so schon und Pizza auch. Und die Kombination ist ja einfach mega. Sorry, Ananas auf Pizza, das geht überhaupt nicht. Wer sowas isst, der isst definitiv auch kleine Kinder. Also ich bin da sowas Ähnliches wie die Schweiz. Trotzdem würde ich sagen, ja, das ist wie Toast Hawaii. Ja? Und das schmeckt auch allen. Ist doch das Gleiche, nur halt mit Pizza. Gut, da werden wir uns heute wahrscheinlich niemals einig. Anders als bei den True Wireless Kopfhörer. Die sind einfach geil. Basta. Schnappt sie euch immer dann, wenn der Song der Woche läuft. Chaka. Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni van Morgen. Morgen wieder ab 6. Und jetzt haben wir 16 Uhr. Sputnik Newsfeed. Mit Hannes Ebert. Der Zustand des Waldes hat sich im vergangenen Jahr in ganz Deutschland noch einmal verschlechtert. Bundesagrarministerin Klöckner sagte, nur noch jeder fünfte Baum habe eine intakte Krone. Das sei der schlechteste Stand seit Beginn der Erhebung 1984. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag die eigene Corona-Politik verteidigt. Man sehe erste Erfolge der Impfung bei den über 80-Jährigen. Über 4% der Bevölkerung seien geimpft. In den Kliniken sehe man Entlastung. Spahn warnte aber vor einer Pandemie-Müdigkeit. Das Virus werde nicht müde. In Berlin-Neukölln hat es eine Massenschlägerei mit 40 Beteiligten gegeben. Laut Polizei waren zwei Gruppen unter anderem mit Messern und Rohren aufeinander losgegangen. Die Polizei nahm einen 21-Jährigen fest. Ein Bezug ins Clan-Milieu wird geprüft. In Leipzig ist ein 65 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei bekannt gab, entdeckten ihn Passanten gestern auf einem Spielplatz im Stadtteil Mölkau. Von einer Straftat gehen die Beamten derzeit nicht aus. In Weimar hat ein stark betrunkener Mann einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, hatte er lebensgefährliche 4,6 Promille Alkohol im Blut. Laut Polizei hatte der Mann in seinem Badezimmer mit einer brennenden Zigarette ein Handtuch und den Duschvorhang angezündet. Vielen Dank, Hannes. Und deine Meinung zu den Themen unserer Zeit? Sag sie uns per Sprachnachricht und werde Teil von Deutschlands erstem Mitmach-Podcast. Jetzt in der neuen Sputnik-App. Okay, liebe Autofahrer und Autofahrerinnen, A2 Richtung Hannover zwischen Kreuz Wolfsburg, Königslutter und Braunschweig-Ost, stockender Verkehr nach einem Unfall plus 10 Minuten extra. Dann die A4 Frankfurt Richtung Dresden ist zwischen Frankenberg und Hainichen nicht mehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Standspur an den Aufräumarbeiten vorbeigeleitet. Momentan noch 10 Minuten Stau bis Chemnitz-Gelößer. Weiterhin Stau auf den Umfahrungen B169 über Gersdorf und Hainichen plus 30 Minuten extra und B173 zwischen Falkenau und Oederan plus 20 Minuten obendrauf. Im Landkreis Harz ist die Straße zwischen Wegeleben und Dittfurt durch eine defekte Bahnschranke blockiert. Dann im Landkreis Nordsachsen zwischen Zwochau und Lissa Behinderung nach einem Unfall. Dann im Landkreis Stendal, da ist die Straße zwischen den Abzweigen Gettling und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Dessau in der Mannheimer Straße Richtung Altener Straße Stau plus 10 Minuten. Hier nochmal die aktuellen Blitzer für euch. Auf der B2 am Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig steht einer. Dann in Burg in der Graboer Landstraße stadtauswärts. In Lütchenseider in beiden Richtungen. In Leipzig in der Wundstraße stadtauswärts. Und am Ortseingang Oberröbling aus Richtung Atern. Wenn ihr noch Staus oder Blitzer gesehen habt, Freunde, ruft einfach kostenlos durch. 08021 4 mal die 0. Ihr könnt auch eine WhatsApp schicken. Die Nummer gibt's auf sputnik.de. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Hier und da ein paar kleine Schleierwölkchen. Aber das Wetter, die Temperaturen, hey! Magdeburg, 100 Wasserhaus, 20 Grad. Halle Eselsbrunn haben wir 19. Erfurt am Dom, 18. Heute Abend bleibt's weiterhin nice. Auch in der Nacht bleibt es trocken bei Tiefstwerten um die 7. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid so mittlerweile im Feierabend angelangt. Ich bin auf jeden Fall für euch am Start. Noch die nächsten 2 Stunden. Es gibt nochmal Bluetooth-Kopfhörer auf eure Ohren und Lieblingsmusik natürlich. MDR Sputnik. Hey, this is Jeremy Kennedy. We used to be giants. When did we stop? Einfach die beste Musik. Man kommt so ein bisschen ins Träumen. Deine Lieblingsmusik. We used to be giants. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. The hope and the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew of its worth when you walked beside of me. Fit in yours like a bird would find the breeze. We used to be giants. When did we stop? Say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song in the silence. But time catches up. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the hurt would hide from me. Those eyes used to know me, it's been way too long. mind that we stopped. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song of the silence, but time catches up. Nick hier mit den Good Vibes, Freunde. Und Jason Derulo, das ist so ein Typ, da hat man ein richtiges Gefühl, ey, sein Tag kann doch nicht 24 Stunden lang sein. Der, was der macht, das ist unglaublich. Alleine seine TikTok-Performance. Jeden Tag ein neues Video, dann droppt er neue Musik, schreibt Songs, Zoom-Meetings, der ist so irre. Jason Derulo und Adam Levine. Adam Levine. Lifestyle. Lifestyle. Oh yeah. You shining brighter like Rihanna. Nah. Always be fucking off some compromise. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Kalala. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight. But I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone. neueste Musik zuerst. Jason Derulo und Adam Levine. Lifestyle. Bei MDR Sputnik. Hey, oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. I'm coming back down tonight. Yeah, ist doch nur ein Feierabendbierchen. Ist halt easy. Sputnik hier mit den Good Vibes, Freunde. Und ich muss zugeben, also ich trinke wirklich nicht viel Alkohol, aber bei diesem Wetter da draußen, da bekomme ich schon Lust. Ein kleines Radler oder zwei ab in den Park und ein bisschen chillen. Und in der Sputnik-App, da beleuchtet mir gerade das Thema so ein bisschen mehr. Warum trinken wir eigentlich so viel und womit hängt das Ganze zusammen? Und wir fragen natürlich auch euch da draußen in der Sputnik-Zone, wie macht ihr das oder was ist eure Meinung dazu? Und Tarek hat eine fantastische Sprachnachricht dazu geschickt. Der Alkoholkonsum ist natürlich auch irgendwie eine Tradition, die wir insbesondere in Deutschland schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden haben und auch mittlerweile mit verschiedenen Veranstaltungen irgendwie auch institutionalisiert haben. Mhm. Das heißt, wenn zu Silvester es null schlägt, dass dann eben mit einem Glas Sekt angestoßen wird oder dass man zu Geburtstagen viel Alkohol konsumiert. Ich glaube, dass es auch gar nicht möglich ist, diese uralten Traditionen von heute auf morgen wieder abzuschaffen. Aber der Konsum an sich ist ja schon bedenklich. Dementsprechend bin ich der Auffassung, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser Aufklärung betreiben sollte. Beispielsweise, wie man das mit harten Drogen unter anderem auch tut. Mhm. Alkohol ist ja genauso eine Droge, genauso wie Tabak. Also man muss ja sagen, es ist ein wirklich sehr delikates Thema auf jeden Fall. Aber auch sehr wichtig, weil es ja so allgegenwärtig ist, vergisst man schnell eigentlich die Brisanz. Also Leute, kommt einfach mal vorbei in der Sputnik-App, einfach das Update runterladen, dann auf den roten Aufnahme-Button drücken und gerne euren Standpunkt raushauen. Mit Yosi und Greg. Nur bei MDR Sputnik. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Oh, oh, oh, oh. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Fallen die Straßen voller Menschen und wir singen die ganze Nacht. Du versprichst mir heute alles und ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel fährt sich dunkelrot und du sagst, du musst jetzt fort. Nein, ich lass dich nicht raus, ich lass dich nicht gehen. Und ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß, ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut. ganz egal, was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann der Panic at the Disco Songs. Ich habe Angst, uns zu verpassen. Ich habe Angst, wir lösen uns auf. Und es wird schon wieder hell. Wir sehen alle Lichter gehen. Im Trubel noch ein leiser Kuss. Du lässt mich stehen. Nein, ich lass dich nicht raus. Ich lass dich nicht gehen. Ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß. Ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut, ganz egal wie lange es brennt, ganz egal was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann der Panic at the Disco Songs. Ich behalte dich unter meiner Haut, ganz egal wie lange es brennt, ganz egal was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Doch ich trag dich, oh, ich behalte dich. Und vielleicht singen wir irgendwann, vielleicht singen wir irgendwann, und vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Move for me, move for me. Musik. Und die nächsten 30 Minuten, Freunde, sind vollgepackt mit Lieblingsmusik. Miley Cyrus, Midnight Sky. Oh, ich feiere diesen Song. Tiesto, The Business gibt's auch gleich. Und neue Musik. Nathan Evans, Wellerman. In 10 Minuten in voller Länge das Ding. Kabelsalat? Nee, Mann, gar keinen Bock. Gönn dir unsere HiFi True Wireless Kopfhörer. MDR Sputnik. Beep oder Bullshit. Beep oder Bullshit. Deine Lieblingsmusik zum in die Ohren stecken. Hörst du diesen Song, ruf an und lass dich überzeugen. Du bist bei uns im Studio gelandet. Jetzt ist nur noch die Frage, wem glaubst du mehr, Tiff aus meinem Team oder mir? Wer hat die Kopfhörer? Deine Entscheidung. Ich würde Tiff sagen. Du hast absolut recht. Ja. True Wireless Kopfhörer oder Billo Gadget. Beats oder Bullshit. Jawohl, Saubi. Nur bei MDR Sputnik. Kurz nach halb fünf, wir schauen auf die Straßen, Freunde. So, im Landkreis Nordsachsen zwischen Zwochau und Lissa Behinderung nach einem Crash. Dann im Landkreis Stendal ist die Straße zwischen den Abzweigen Gettling und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dann in Dessau in der Mannheimer Straße Richtung Altener Straße gibt's Stau und ich habe noch die aktuellen Blitzer für euch am Start auf der B2. Am Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig steht einer, dann in Leipzig in der Wundstraße stadtauswärts, in Lütchen-Seida in beiden Richtungen und am Ortseingang Oberröbling aus Richtung Atern. So, das war's. Wenn ihr noch Staus oder Blitzer gesehen habt, Freunde, klingelt durch 08021 viermal die Null, oder schreibt eine WhatsApp, die ist auf sputnik.de, die Nummer dafür. Ja, also das Wetter. Bombastico. Kannst du nicht anders sagen. Magdeburg 100 Wasserhaus, 20 Grad. Halle Eselsbrunn, da sind's 19. Erfurt am Dom, 18. So zum Abend hin, es bleibt nice. In der Nacht bleibt's auch trocken. Bei Tiefstwerten um die 7 Grad. Wir haben es jetzt auf die Minute genau 16.32 Uhr. Ich hoffe, ihr seid da draußen schon im Feierabend gelandet und trinkt ein kühles Getränk in dieser warmen Abendsonne, muss man ja sagen. Es ist zwar noch nicht ganz Abend, aber die Sonne ist schon abendlich. Genießt die Zeit. Ich habe Lieblingsmusik für euch am Start. MDR Sputnik. What's up, I'm Saint John. An Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und ans Party machen natürlich. Thank you. Ob im Hotel Mama. Ich wohne noch bei meiner Mutti. Da gibt's immer Essen und so, das ist schön. Oder verstreut hier und da. Alleine wohne ich schon seit 2 Jahren in Halle. Davor habe ich 1 Jahr in Bulgarien studiert. Davor in einer WG in Mönchengladbach gewohnt. Sputnik ist bei dir. Mit einfach der besten Musik. Deiner Lieblingsmusik. Wenn ihr gerade im Auto seid, dann passiert Folgendes. Sputnik hier mit den Good Vibes für euch am Start und ich habe jetzt einen neuen Song für euch. Es klingt verrückt, aber wenn der gleich losgeht, dann seid ihr in einer Sekunde noch im Auto und im nächsten Moment steuert ihr ein riesengroßes Segelboot mitten im Ocean. Glaubt mir. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below. My Billy boys blow. Seen her been 2 weeks from shore. Went down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. One day the wellerman comes to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Even more. Today the weatherman comes to Be my woman, even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Ananas auf Pizza, nein! Sputnik mit den Good Vibes und muss schon sagen, das spaltet die Gemüter. Aber sowas von, es ging heute Morgen schon bei Vanni van Morgen richtig ab in der Morning Show. Und meine Meinung zu Ananas auf Pizza, also man kann es schon essen, aber ich würde das jetzt nicht offiziell bestellen, wenn ich mir eine Pizza bestellen würde. Aber was sagt denn der Rest der Sputnik-Zone? Zum Beispiel Mandy aus Aachen. Ja, also ich mag Ananas auf Pizza auf jeden Fall. Aha. Aber was ich nicht mag, ist Pizza Hawaii. Also Schinken mit Ananas geht ja auch nicht. Hä? Aber was gut schmeckt, ist Salami mit Ananas. Okay, ja. Verstehe. Also keine Hawaii. Oliver aus Bischofferode, wie sieht's bei dir aus? Auf eine Pizza gehören Pepperoni-Salami, natürlich Pepperoni und ganz viel Käse. Die Ananas-Variante ist nicht so meins. Aha. Das wird zu süß. Die esse ich lieber als Nachtisch. Aber dann mit Sahne. Mega gut. Olli auch. Fantastische Stimme, muss ich sagen. Könnte ich den ganzen Tag zuhören. Aber wie ist eure Meinung da draußen, Freunde? Vielleicht habt ihr auch noch einen kleinen Geheimtipp, was unbedingt auf so eine Pizza oben rauf muss, damit sie richtig, richtig geil wird. Haut mal raus. Also WhatsApp, habt ihr hoffentlich von uns die Nummer? Falls nicht, checkt ihr einfach sputnik.de ab. Da steht's. Permanenter Jetlag, immer nicht in Glanzform. Lebe auf der Straße wie ein Cadillac. Schick dir ein Foto, wenn ich ankomm, yeah. Ich weiß nicht, wie viel Tage Action war, wie lang wir munter waren. Ich freu mich auf dem Flieger einfach abheben, runterfahren. Ich war zu lange fort, wir reden grad nicht viel, jeder nur ein Sterbenswort. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Yeah. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen, fallen. Rückwärts in den Treibsand, Wolken los, weißes Bett, halt dich fest, California King Size. Du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen, wir fallen. Rückwärts in den Treibsand. Die Lobby Dobby, das Zimmer monoton, draußen hält die Leuchtreklame. Nimm Monolog, ich brauche Kraft, kleb den Rauch, melde ab. Die Gedanken laut, als wenn ein Stein ins Schaufenster kracht. Ich könnte durchdrehen, aber muss auf Kurs bleiben. Könnte mein Telefon durchbeißen. Ich wär gern in deiner Zeitzone, yeah. Schwarze Wolken, eisblaues Swimmingpool. Ich höre deine Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Yeah. Baby, ich bin gleich da. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, fallen. Rückwärts in den Treibsand. Wolken los. Kerzen werfen, Schatten an die Wand, oben Kronleuchter, groß wie Amiland. Schwarze Wolken, eisblauer Swimmingpool, ich höre deine Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Sputnik. MDR. Sputnik. You got me. to sleep when I got you next to me. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Es ist kurz vor 17 Uhr. Ich präsentiere die nächste halbe Stunde Lieblingsmucke, zum Beispiel mit Felix Jähn. No Therapy bei den Good Vibes. Dazu gibt es noch mein absolut Lieblingssong, immer noch. Joel Curry, Head and Heart, richtig nice. Und neue Musik natürlich auch am Start bei uns. Und er ist richtig munter auf dem Feierabend. Jonas Blue, Something Stupid, haben wir gleich für euch. Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni van Morgen. Corona, die dritte Welle. Oh Mann, ihr lest das sicher auch überall. Also wäre das hier ein Film, würden wir wissen, Teil 3, nie gut. Kannst du dir sparen. Was ist aber noch schlimmer als ein Teil 3? Richtig, Spin-Offs. Hashtag Hallo Mutation. Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni van Morgen. Morgen wieder ab 6. Okay, jetzt haben wir es gleich 17 Uhr. Sputnik Newsfeed. Mit Hannes Ebert. Thüringen will bei den Bund-Länder-Beratungen in der nächsten Woche einen bundesweit einheitlichen Stufenplan für Lockerungen der Corona-Beschränkungen durchsetzen. Staatskanzleichef Benjamin Hoff sagte dem MDR, sollte das nicht umsetzbar sein, wolle sich der Freistaat zumindest mit Sachsen und Sachsen-Anhalt abstimmen. Der Klimawandel hat den deutschen Wäldern auch im vergangenen Jahr wieder stark zugesetzt. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Klöckner am Mittag vorgestellt hat. Demnach sind 2020 so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit Beginn der Erhebung Mitte der 80er Jahre. Die Bundesregierung hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan bis 2022 verlängert. Der Bundestag muss aber noch endgültig grünes Licht dafür geben. Die deutschen Soldaten sind inzwischen seit fast 20 Jahren Teil der NATO-Mission in Afghanistan. Der mutmaßliche Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat muss für 10,5 Jahre hinter Gitter. Das Oberlandesgericht Celle verurteilte den 37-jährigen Iraker mit dem Kampfnamen Abu Walla. Er soll junge Menschen radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben. Drei Mitangeklagte müssen für 4 bis 8 Jahre ins Gefängnis. Für die diesjährige Ausgabe des Neiße Filmfestivals haben sich die Autoren von rund 600 Spieldokumentar- und Kurzfilmen beworben. Das teilte die Festivalleitung mit. Der größte Teil der Beiträge stamme aus dem Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien. Dort soll das Festival auch veranstaltet werden, und zwar vom 18. bis 23. Mai. Besten Dank, Hannes. Und deine Meinung zu den Themen unserer Zeit? Sag sie uns per Sprachnachricht und werde Teil von Deutschlands erstem Mitmach-Podcast. Jetzt in der neuen Sputnik-App. So, liebe Autofahrer und Autofahrerinnen, auf den Straßen ist zum Glück nicht so viel los. Also im Landkreis Nordsachsen zwischen Zwochau und Lissa, Behinderung nach einem Crash. Dann im Landkreis Stendal ist die Straße zwischen den Abzweigen Gettlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Ich habe ein paar Blitzer für euch am Start, das stimmt. Auf der B2 am Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig steht einer. Dann auf der B107 am Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum. Dann auf der B246A am Ortseingang Burg aus Richtung A2. In Leipzig ist einer in der Wundstraße statt auswärts und in Lütchenseider in beiden Richtungen. Wenn ihr noch Staus oder Blitzer gesehen habt, Freunde, ruft komplett for free mal durch. 08021 4 mal die 0 oder schickt eine WhatsApp, das geht auch. Diese Nummer dazu gibt's auf sputnik.de. Dieses Wetter. Perfekt. Also, tut mir leid, diese Temperaturen. Stendal Altmarkt. 19 Grad, Magdeburg Stadtpark Rotehorn, 19 Grad, Halle Peisnitz sogar 20. Heute Nacht, da bleibt es trocken bei Tiefstwerten um die 7 Grad. Morgen wird es nochmal schön sonnig in der Sputnik-Zone, nur am Nachmittag gibt es zwischen Harz und Altmark ein paar Wölkchen, aber das Ganze bei bis zu 21 Grad. Ach ja, und ich hoffe, ihr genießt euer Feierabend-Kaltgetränk. Prost auf euch, Leute. Lasst euch nicht ärgern. Wir sind für euch da. MDR Sputnik. Moin, moin, hier ist Felix. Einfach die beste Musik. Das ist eins der Lieder, was ich immer wieder anhören kann. You, me, honestly, we don't need no therapy. Just live it out. Just live it, love me crazy. We be who we wanna be. Just live it up, just live it. I'll be right by your side. I'll be there when you need me. I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me. You and me, honestly, we don't need no therapy. Just live it up, just live it, love me crazy, we be who we wanna be. Just live it up, just live it, I'll be right by your side, I'll be there when you need me, I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me, we don't need no therapy. Honestly, we don't need no therapy. Just live it up, just live it. Love me crazy, we be who we wanna be. Just live it up, just live it. I'll be right by your side. I'll be there when you need me. I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me. You and me, honestly, we don't need no therapy. Just live it up, just live it. Love me crazy, we be who we wanna be. Just live it up, just live it. I'll be right by your side. I'll be there when you need me. I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me. We don't need no therapy. We don't need no therapy. We don't need no therapy. We don't need no therapy. Sputnik. Ist das hier? Das sind die Good Vibes. Und ich habe gestern mit meinem Cousin aus Polen, Marcin, so ein bisschen gevideocallt. Und er meinte irgendwann so, ey, du bist doch beim Radio, ne? Spielst du eigentlich bei dir in der Sendung neue Mucke, so von Jonas Blue zum Beispiel? Weil die läuft hier in Warschau bei uns rauf und runter. Und ich so, meinst du den mit Ava? Und er so, yes. Und ich so, na klar. Something stupid. Look at me, I'm a mess. See what you started, need to hit the brake. Take myself away. Wasn't I done with it? One touch and my heart don't articulate. I might say something stupid. La la la la, like I want ya. La la la la, like I need ya. Told myself no, no, no, no, no, no, no, no. But here I go. I'ma la la la la lose it. Now I can't be here with you here. So out of control. Really got a hold of me, yeah. Maybe I should've known. I didn't know wanting you to take me home. Oh, yeah. Hang on to me. You know I get, like, when I get lonely. What's up Jonas Blue und Aber. Something Stupid. Bei MDR Sputnik. Ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. Goes down, the stars come out, and all that counts. Ist das hier mit den Good Vibes. Und das geht raus nach Dessau. Da gibt es nämlich seit Corona-Ausbruch mehr Beef unter den Nachbarn. Man ist halt einfach mehr zu Hause. Ich kann das schon ein bisschen verstehen. Deswegen gibt es nur eine einzige Lösung. Kommissar Meiner und seine Gang müssen regeln. Hallo? Die Sputnik-Mailbox. Ja, hallo? Nachbarschaftshilfe Ding-Dong. Ach, wie löblich. Pass auf, wir haben deinen Nachbarn geholfen. Du weißt schon, der Spritti unten im Ersten. Ja, und wie? Ja, pass auf, wir haben dem dein Auto geborgt. Da musst du mal Pfand wegbringen und alles. Da braucht er neuen Stoff, das kannst du verstehen. Oh, ja? Das ist ja... Sie haben doch gar keinen Schlüssel von meinem Wagen. Naja, pass auf, den hatte auch mich schon jemand aufgebrochen, haben wir festgestellt. Wir kümmern uns doch ein bisschen um die Parkplätze da unten. Das ist ja unerhört und kriminell. Beruhige dich, da ist doch eh gleich wieder da. Ah! Na, ich höre ihn doch schon. Da ist doch die Kundenzufriedenheit gewährleistet. Mach 20 Euro. Ich rufe die Polizei. Wissen Sie, ich hatte vor Jahren einen Vorbar. Genau. Der war wirklich furchtbar. Genau. Aber danach bekam ich einen Nachbar. Der war einfach wunderbar. Oh ja. Ja? Hallo? Geht's jetzt gleich los? Hier ist der Kommissar Meiners. Ich habe gestern meinen Nachbarn nachts im Garten beobachtet, wie er was vergraben hat. Und zwar sich selber. Es handelt sich nämlich um einen Maulwurf. Das muss ein V-Mann aus der Abteilung 3 sein. Die Sputnik. Hallo, Sputnik. Mailbox. Jeden Morgen 20 nach 6 und 20 nach 8 bei Sputnik Tag und Wach. Und immer als Podcast auf sputnik.de. Oh my God, oh my God, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should have run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes up. Oh my God, oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling, feeling, I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Cause my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. My head as my heart goes on. You're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. Too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Okay, Partyfolks, wir starten in die letzte halbe Stunde Good Vibes mit Lieblingsmusik. Offenbar Quarterhead, Head, Shoulders, Knees and Toes. Und dazu gibt's noch Hot Stuff, Kygo featuring Donna Summer auch noch vor euch am Start und neue Musik aber auch. Und die kommt von Alle Farben und Fool's Garden, Lemon Tree in 10 Minuten in voller Länge für euch. Hallo, hier ist Raimund. Alkohol gehört für die meisten von uns dazu. Warum eigentlich? Und ginge es nicht auch ohne? Sag uns deine Meinung in der Sputnik-App. Jetzt bin ich gefragt, ne? Zusammen mit dir machen wir Deutschlands erste Mitmach-Podcast. Und das Coole ist, aus unseren Recherchen Experten zum Thema und deiner Meinung entsteht ein Podcast, den die ganze Welt zu hören bekommt. Weil dein Standpunkt zählt. Warum trinken wir so gerne Alkohol? Deine Meinung. Jetzt in der neuen Sputnik-App. So Leute, 17:30 und das... Nee, das Wetter nicht. Der Verkehr wird präsentiert von meinem zauberhaften Kollegen Nico. Und los geht's! So, aktuell nichts los, keine Meldungen für euch. Aber hier kommen noch die aktuellsten Blitzer. Da haben wir einen auf der B2 am Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig. B107 am Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum. So, dann auf der B246A am Ortseingang Burg aus Richtung A2 kommt. Dann in Leipzig in der Wundstraße statt auswärts und außerdem noch einer in Lütchenseide in beiden Richtungen. So, das war's aktuell. Wenn ihr jetzt noch Staus habt für uns, Blitzer, irgendwas, dann ruft uns kostenlos an. 08021 4x die 0 oder schickt uns einfach eine Nachricht bei WhatsApp. Nummer gibt's auf sputnik.de. Okay Leute, so kurz nach 5:30 und da draußen die Temperaturen sind ja immer noch hotti galotti. Also Nico, ich drehe ja komplett durch. Magdeburg, Petrikirche, Halle, Marktplatz haben wir 18 Grad. Zwickau, Johannesbad, stabile 17. Heute Nacht, da bleibt es trocken bei Tiefstwerten um die 7 Grad. Morgen wird es immer schön sonnig, nur am Nachmittag gibt es zwischen Harz und Altmark ein paar Wölkchen. Aber nicht schlimm, bei 21 Grad maximal kann man sich schon mal gönnen. Und mein zauberhafter Kollege Nico ist nicht ohne Grund hier bei mir im Studio. Wir werden, also das bedeutet, wir haben auf jeden Fall nochmal Bluetooth-Kopfhörer zum raushauen heute. Wir werden uns nochmal richtig einen abzocken hier in gleich. In der nächsten halben Stunde, Freunde, kommt der Song der Woche. Hume mit Goosebumps, dann heißt es durchklingeln. 08021 4x die 0. Geht nicht so weit weg vom Radio. MDR Sputnik. I will open that. Richtig cooler Partysong zum richtig schön abfeiern. Deine Lieblingsmusik. Ah! Winter zum Stresstest wird. Meine Freundin, die ist fleißig am Heizen. Beim Schlafen friert sie, beim Baden friert sie. Man kann so sagen, die friert immer. Und ihr euch um Heizungsstufe 2 oder 5 streitet? Während ich noch mit kurzer Hose draußen rumrenne, rennt die eingepackt rum wie im Sibirien. Ob dick, eingemummelt oder fast nackig im Winter. Uns solltest du anhaben. Sputnik ist bei dir. Jerusalem, hija y alami, ilondolose, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, hija y alami, ilondolose, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Kann's einfach nicht mehr erwarten, Leute. Sputnik ist das hier. Good Vibes heißt die Show. Und also ich meine, ich habe schon richtige Hummeln im Arsch, muss ich sagen. Ich will endlich wieder in einen Club reingehen. Ich will auf der Tanzfläche austicken. Und ich bin ja kein DJ, aber bei DJs ist das, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Bei Alle Farben zumindest hat er in einem Interview verraten. Er sagt, Leute, ich weiß, es geht nicht. Aber ich will. Ich will wieder auflegen. Mein lieber Franz, also das wird sich wahrscheinlich noch so eine ganze Weile ziehen. Aber im Radio? Da kannst du auflegen, Alter. It's just another lemon tree. Hier hörst du die neueste Musik zuerst. Alle Farben und Fools Garden. Lemon Tree. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely.

I'd go back to you. Lieblingsmusik für deine Ohren. Hol dir jetzt deine HiFi True Wireless Kopfhörer. Ruf an 08000 21 I get those goosebumps every time. I need that Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713, 2281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key and honest, rider, rider. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments I'm waiting on, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that heartbeat, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. Right beside you, pop star Lil Mariah. When I text a cute game, wildness. Throw a stack on the Bible, never Snapchat or took Molly. She fought for plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off to Henny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you, brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Oh, you can't go, oh, I don't know. Oh, back the fuck up. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm waiting on, yeah. Holy moly. Geht's jetzt schon wieder los oder was? MDR Sputnik. Beats oder Bullshit. Nico, ich komm nicht klar. Das lief doch gerade der Song der Woche. Das ist ja unfassbar. Ich sage es doch. Bedeutet, ihr habt wieder die Chance auf fantastische Bluetooth-Kopfhörer. True Wireless HiFi Mega Sound, Mega Akkulaufzeit. Und diese möchte jetzt Tina aus Langeneichenstädt gewinnen. Hallöchen. So, bist du, ja, du bist am Start. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hi, Tina. Grüße dich. So, mein Kollege Nico sitzt jetzt bei mir im Studio und wir zocken jetzt eine Runde mit dir Beats oder Bullshit. Es geht um diese fantastischen, geilen Bluetooth-Kopfhörer und um einen Bullshit-Preis. Und zwar ein Geodreieck. Ja. Du musst jetzt erraten, wer hat die Kopfhörer in der Hand? Nico, du kannst mal loslegen. Warum solltest du ihm glauben? Also Tina, pass mal auf. Ich war heute mit diesen schicken Kopfhörern beim Discounter eine Light Cola kaufen. Ja. So, da spricht mich doch echt die Verkäuferin an und sagt zu mir, also die Kopfhörer, ja, die würden ja mal mega zu meiner Sonnenbrille passen. So Tina, mir war ja schon klar, dass unsere Kopfhörer die übelsten Eyecatcher sind. Brauchen wir nicht drüber reden, ja? Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Long story short, meine Kopfhörer kriegst du natürlich nicht, liebe Tina, sind ja schon getragen. Die gute Nachricht, hier vor mir liegt jetzt eine Schachtel mit brandneuen True Wireless Kopfhörern. Und jetzt halte ich fest, die werde ich dir gleich schenken. Das ist ja unfassbar, Nico. Das war ja einfach nur erstunken und erlogen. Tina, pass auf. Ich hatte die Dinger beim Joggen an. Und da besteht ja oft die Gefahr, dass sie rausplumpsen aus dem Ohr. Aber die passen sich sowas von gut an. Das ist eine reale Geschichte. Die sind nicht rausgefallen, die passen perfekt, das ist alles gut. Glaub mir, ich hab die Kopfhörer. Wenn du sagst, ich hab sie, dann gewinnst du. Greg, laber nicht. Erzähl. Tina, wie sieht's aus? Mein Bauchgefühl ist eher Craigie Bert. Und das ist richtig! Tina, da hast du abgeräumt. Ach toll, ich liebe auch, dass du mich Greggy Bert genannt hast. Das liebe ich auch. Fantastisch. Tina, mach dir einen fantastischen Abend, wir sind für dich da. Hau rein. Danke. Tschüss. Ciao. Oder Bullshit. Nur bei MDR Sputnik. Take my hand and never let it go. This could be